しでそれはスキーがないね戦術を無限に根っこで人間したんじゅうの And then tick tick tick This time I will go to swine All night is targets OMB minor I'm eight twice S ich kenne ja meine Haare gegen ins Blick ich weiß S ich kenne ja meine Haare ins Gesicht ich weiß S ich kenne ja meine Haare gegen ins Blick ich weiß S Andreas Simon tick tick Hey könnt ihr uns verstehen Dieser Mann ist ein Problem In seiner kleinen Welt da ist er ganz auf sich gestellt Er ist der Chef, denkt er, dieser kleine Handlanger Und kommt es wieder mal zum Streit, dann ist es bald soweit Ich weiß es nicht, ich kann mir meine Haare gegen den Strich Ich weiß es nicht, ich kann mir meine Haare ins Gesicht Ich weiß es nicht, ich kann mir meine Haare gegen den Strich Ich weiß es nicht, Andreas Simon fick dich Ich weiß es nicht, ich kann mir meine Haare gegen den Strich Ich weiß es nicht, ich kann mir meine Haare ins Gesicht Ich weiß es nicht Kenn mir meine Haare gegen den Strich, ich weiß es nicht Andreas Simon fick dich Nicht weiß es nicht Ich kenn mir meine Haare gegen den Strich, ich weiß es nicht Ich kenn mir meine Haare ins Gesicht, ich weiß es nicht Ich kenn mir meine Haare gegen den Strich, ich weiß es nicht Andreas Simon fick dich Arschloch